Abschnitt 4 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel: Lärm und Kultur, Teil 1. Höflichkeit und Anstand verbieten Geschrei und Tränen. Die tätige Tapferkeit des ersten rauen Weltalters hat sich bei uns in eine Leidende verwandelt. Alle Schmerzen verbeißen, dem Streiche des Todes mit unverwandtem Auge entgegensehen, unter den Bissen der Nattern lachend sterben, weder seine Sünde noch den Verlust seines liebsten Freundes beweinen, sind Züge des alten nordischen Heldenmuts. Nicht so der Grieche. Er will uns lehren, dass nur der gesittete Grieche zugleich weinen und tapfer sein könne, indes der ungesittete Trojaner, um es zu sein, alle Menschlichkeit vorher ersticken müsse. Lessing, Laokoon. Eine nie endende Kette von Qual und Pein zieht sich durch das Leben aller mit dem Gehirne arbeitender Menschen. Inmitten des unerschöpflichen Gelärmes, das unserem kurzen, schnell entflohenen Leben den Charakter der Börse oder Handelsmesse gibt, atmen wir unter dem Drucke einer Not, die keiner versteht und die uns niemand nachfühlt. Wir wissen, dass in uns nie zur Reife kommen wird, was Stille und Einsamkeit, Unabhängigkeit und Ruhe zu seiner Reife nötig hätte. Wir ringen vergeblich danach, Sammlung zu erlangen, um im Reiche des Unhörbaren Ideen und Stimmungen zu verfolgen, die gleich Mercutius Königin Mab nur auf einem Wagen von Spinnweb kommen. Zarter, flüchtiger, ungreifbarer als der Staub auf dem Flügel des Schmetterlings. Die Hämmer dröhnen, die Maschinen rasseln. Fleischerwägen und Bäckerkarren rollen früh vor Tag am Hause vorüber, unaufhörlich läuten zahllose Glocken. Tausend Türen schlagen auf und zu, tausend hungrige Menschen, rücksichtslos gierig nach Macht, Erfolg, Befriedigung ihrer Eitelkeit oder roher Instinkte, feilschen und schreien, schreien und streiten vor unseren Ohren und erfüllen alle Gassen der Städte mit dem Interesse ihrer Händel und ihres Erwerbs. Nun läutet das Telefon. Nun kündet die Hupe ein Automobil. Nun rasselt ein elektrischer Wagen vorüber. Ein Bahnzug fährt über die eiserne Brücke, quer über unser schmerzendes Haupt, quer durch unsere besten Gedanken. Das Heraufholen und Verfolgen objektiver Werte wird zur Tortur. In jede geistige, jede theoretische Schöpfung bricht lärmender Pöbel ein und das praktische Interesse lärmenden Pöbels. Alle seelische Kraft wird zur Überwindung dieser ewigen Spannungen verbraucht. Der Mangel an gesundem, tiefem Schlaf zerrüttet unsere Nerven. Die Möglichkeit unserer Arbeit wurde uns zerstört, bevor wir noch zu arbeiten begannen. Alle Augenblick ein neues, unangenehmes Geräusch. Auf dem Balkon des Hinterhauses werden Teppiche und Betten geklopft, ein Stockwerk höher rammeln Handwerker. Im Treppenflure schlägt jemand Nägel in eine offenbar mit Eisen beschlagene Kiste. Im Nebenhause prügeln sich Kinder. Sie heulen wie Indianer, sie trommeln an den Türen. Ein großes Reinemachen steht bevor. Ich fliehe aufs Dorf. Dort ist gerade Schützenfest. Ein Karussell wird just vor meinem Fenster aufgebaut. Dieses dreht sich 8 Tage lang und spielt an jedem dieser 8 Tage 8 Stunden lang das Lied von der stummen Liebe. Ich fliehe in das nächste Dorf. Das Wirtshaus scheint stille zu sein, aber morgen früh um 5 kommt gerade zufällig der Kaminkehrer. Es verfolgt mich ein Dampfpflug, das Geräusch der Tenne, das Gehämmer des Kesselschmieds, die beständige Klage des Kettenhunds, das Liebesleben aller möglichen Geschöpfe, der Katzen, der Hühner, der Frösche. Dazu klappernde Fensterläden, im Winde scheppernde lockere Dachziegel, Wetterfahnen, Windharfen. Es bleibt mir nichts übrig, als dem Rate Multatulis zu folgen. Ich werde irgendwem die Taschenuhr stehlen, um mir wenigstens Anwartschaft auf etwas Ruhe im Zellengefängnis zu verschaffen. Lieber Leser, begib dich in das tiefste, weltfernste Alpental. Du wirst mit Sicherheit einem Grammophon begegnen. Fliehe in eine Oase der Wüste Sahara. Du wirst einen Unternehmer finden, der dort einen Musikautomaten mit Glockenspiel und Trommelschlag soeben aufstellt. Du bist nicht auf den Halligen, nicht in pontinischen Sümpfen davor sicher, dass unvermutet »Ich komme vom Gebirge her« dir entgegendröhnt. Es gibt für Menschen auch in heiligster Gottesnatur kein Glück ohne Geschrei und lärmende Entäußerung. In manchen Gegenden Deutschlands, wo neuerdings starke Hotelindustrie erblüht, zum Beispiel in Oberbayern, in Tirol, in der Sächsischen Schweiz, ist die Lärmverseuchung so furchtbar, dass ein ganzes Tal, Hügel auf, Hügel ab, vollgestopft ist mit Marterinstrumenten wie Schlagzittern, Gitarren, Mandolinen und schlechten Klavieren. Überall, wo Menschen gedeihen, überflüssig und zahllos wie Störe, Kaninchen oder Bandwürmer, überall Geschrei und Gelärm, das die Unschuld der schönen Landschaft entweiht. Wo vor einigen Jahren noch der schlafende Pan dich schützte, die Luft vor Schweigen und Stille zu zittern schien und nichts zu erlauschen war als Grille und Biene und wo nur, wenn der Wind den Klang verwehte, ein bescheiden Glöcklein weidenden Viehs oder des Hirtenbubs beschauliche Flöte herübertönte, aus weiter Ferne, da stellt heute der Berliner Hotelier für ein internationales Publikum den neuesten Phonographen auf, damit für 10 Heller jedes Kind aus Frankfurt oder Liverpool den Einzug in die Wartburg höre. Man kann nächstens auf der Jungfrau belauschen, wie Herr Caruso in New York den Hymnus an die Einsamkeit in den Phonographen singt. Man wird jede bescheidene Trift mit Pensionshäusern und Villen übersehen. In jeder dieser Villen wird sich alsbald ein Klavier und eine müßige Dame aus Leipzig zusammenfinden. Auf den sogenannten Villen prangen schön gemalte Namen wie Waldeszauber, Bergfried, Alpenrose, Tief Einsamkeit und Käthchens Ruh. Man malt auch ganze Sprüche darauf, wie etwa »My House, My Castle« oder »Trautes Heim, Glück allein«. Und diesen Inschriften entsprechen die Pensionspreise. Man kündet durch Inserate, dass man ein Eldorado an Frieden und Glück zu vergeben habe. Und wahrhaftig, auch der Augenblick ist nicht fern, wo der letzte südamerikanische Urwald mit dem Ton der Dampfpfeife und des elektrischen Läutwerks durchzogen wird. Und wohin dann der Fortschritt und der gebildete Europäer kommt, da wird es Lärm setzen. Ja, es scheint der Lärm das tiefste Charakteristikum des Menschen schlechthin zu sein. Denn das Erste, was ein Mensch unternimmt, sobald er ins Leben tritt, ist, dass er zu schreien beginnt. Dieser Schrei ist das spezifische anthropologische Moment, durch das er sich von der Niederung des sprachlosen und stumm geborenen Wesen abhebt. Kein Tier schreit so unaufhörlich, nachdem es den Mutterleib verlassen hat. Nur der Mensch ist ein von Haus aus schreiendes Wesen. Und er bleibt seiner Wesensart konsequent getreu, bis zu seinem immer noch allzu späten Tode. Er schreit mit seiner gesamten Existenz. Er schreit sogar, wenn er schweigt. Er erfand sozusagen ein brüllendes Schweigen. Auch in der Kunst, auch in der Wissenschaft wird überall nur geschrien. Man schreit in Zeitschriften, Zeitungen, Journalen, denn diese sind nichts anderes als fortgesetztes, unaufhörliches öffentliches Betten und Teppichklopfen. Auch die keuschesten Dinge werden besprochen. Was gibt es denn, worüber sie nicht redeten? Und selbst in ihren zarten Konfidenzen schreien sie sich an. Nichts, nichts fällt den Menschen schwerer, als schweigend zu sterben. Und doch ist dies der ganze Inhalt ihrer Kultur, ist das Einzige, wodurch ein Mensch sich auszeichnet und aus dem unergründlichen Gewimmel von Naturwesen emporsteigen kann. Man sagt wohl, dass ihn die Sprache oder gar das Tintenfass vom seelenlos sinnlichen Vieh ihn unterscheide. Man sollte lieber sagen, dass nur Schweigen absondere. Eine tiefe Weisheit liegt darin, dass bei Homer die Trojaner mit großem Schlachtgeschrei in den Todeskampf ziehen, während die Griechen ohne einen Laut sich in den letzten Kampf begeben. Zweitens. Es ist das wichtigste Merkmal von Kultur, dass sie die Unmittelbarkeit seelischer Regungen unterdrückt. Betrachten wir den unerzogenen, natürlichen Menschen, dann finden wir, dass er zu allem und jedem in Sym und Antipathien spontan Stellung nimmt, dass er liebend oder hassend, lustvoll und unlustvoll auf jedes Begegnis unmittelbar zu reagieren pflegt. Je kultivierter, erzogener dagegen der Mensch ist, umso eher wird er geneigt sein, vorsichtig sein Urteil zu suspendieren. Erfahrung und Urteilskraft lehren Duldung, Ehrfurcht und Scham gebieten die stete Zurückhaltung. Das, was ich oben die Vergeistigung des Lebens genannt habe, aber auch Rationalisierung, Logisierung, Ethisierung oder kurzweg Kultur hätte nennen können, äußert sich zuvörderst in der strengen Bindung aller Impulse des Fühlens und Wollens. Das Lieben oder Hassen der Menschen wird indirekter. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, wie die Beziehung zwischen dem Subjekt und seinem Gegenstande, erfährt beständig wachsende Distanzierung. Wenn in Anfängen der Kultur Persönliches und Sachliches so eng ineinander geschmolzen sind, dass das Individuum gar nicht abzulösen wäre von zufälligen historischen Beziehungen, in die es durch Geburt und Zufall hineingerät, so ist auf späten Lebensstufen im Gegenteil die Spannweite zwischen dem Menschen und seiner Welt objektiver Ziele und Zwecke so gewaltig geworden, dass das Sachliche mit eherner Unerbittlichkeit als eine selbstständige, alles subjektiv gefühlsmäßig ausschließende Macht dem Menschen eisern und kalt gegenübersteht. Darum wird die Seele immer, immer einsamer. Die primitive Bildung, die überall mitten in der Natur und mitten unter ihresgleichen lebt, formt jeden Eindruck sogleich zum Urteil, jedes Urteil sogleich zur Tat. Die Unreife ist mit allem und jedem schnell fertig, denn es ist das gute Recht der Jugend, alles danach zu bewerten, ob es ihr taugen könne oder nicht. Die Reife dagegen und in ihr das wachsende biologische Alter des Menschengeschlechts dokumentiert sich vor allem in der Fähigkeit vielseitigen Begreifens, die unter dem Gesichtspunkte der natürlichen Vitalität ebenso sehr eine praktische Gefahr, eine biologische Schwächung umschließt, als man sie unter dem Gesichtspunkt der Kultur als wahre Blüte der Humanität bewundern muss. Die Bändigung und Vergeistigung der Naturen macht sich nun aber vor allem in der Minderung des Lärmes geltend. Sie macht sich geltend in dem wachsenden Schweigen, das uns als Ausdruck wachsender Weisheit und Gerechtigkeit umgibt. Es ist lehrreich, Völkertypen von verschiedener Domestizierung der Seele in dieser Beziehung zu vergleichen. Es erweist sich zunächst, dass der Unterschied zwischen Lärmhaftigkeit oder Schweigsamkeit des äußeren Lebens mit der Frage zusammenhängt, ob eine Bevölkerung mehr der spielenden oder der arbeitenden Kultur nahesteht. Wo der Mensch noch das große, spielende Kind der Erde ist, unter Völkerstämmen Afrikas, Asiens, Australiens und im romanischen Süden Europas, da herrschen durchaus sinnliche Lautheit und Buntheit, die in keinem richtigen Verhältnisse stehen zu den ganz banalen Zwecken, die durch alle diesen Aufwand von Lärm und sinnlichem Anreiz angestrebt und erreicht werden. Der Südländer lärmt eben aus eitel Betäubungslust. Er lärmt mit Behagen. Er übt ganz naiv jene Triebhaftigkeit betäubender Funktionen, die zugleich mit der rationalen Bewusstheit und Zweckbestimmtheit auch den Schmerzen der Existenz aus dem Wege geht. Der furchtbare Lärm, der sich auch in alle nachdenklichen und feierlichen Stunden des südlichen Lebens drängt, das Geschrei, mit dem diese kindlichen Menschen ihre Toten begraben, ihre Schicksalsschläge zerteilen, ihre Sorgen abwälzen und alle ihre Mängel und Qualen voreinander ausbreiten und auskramen, ja noch persönlichste Verwundungen laut und öffentlich auseinanderrechen, dieses ganze Schrei- und Lärmgetriebe entspricht jener primitiven Tendenz zur Verbequemlichung des Lebens, eben derselben Tendenz, der auf komplizierteren, schwierigeren, arbeitsreicheren Lebensstufen nur noch bewusste Ökonomisierung der Kräfte genug tun kann. Dieser naive Lärm besitzt daher ausnahmslos und überall natürlichen Zusammenhang mit spontaner Vergeudung oder mit einem Leben luxurierenden Müßiggangs. Je verspielter und unrationaler die kindlichen Existenzen sind, in umso lauteren Formen des Lebens werden sie sich in der Regel verbrauchen. Alle lebendigen Kräfte, die nicht in Sanktionen eingespannt werden und sich nicht auf positive, das Leben heiligende und determinierende Ziele eingestellt haben, sie verpuffen in einer Orgie unaufhörlichen Karnevals. Das ganze Leben scheint noch Mummenschanz, Willkür und Sinnlosigkeit zu sein, Taumel oder allerlei vage Begeisterung, unverstandener oder unverständiger Fanatismus, Wüste und wilde Demolierungssucht. Und hinter all diesem Gelärme und Getöse der großen, zwecklosen Masse steht doch ein unbändiges, grundloses Selbstgefühl. Die Furcht und Flucht vor Langeweile einerseits und andererseits die lebendige Freude an innerer Entspannung überschüssiger und lungernder Kräfte, sie toben sich aus in Formen höchster Selbstgefälligkeit. Für diesen inneren Zusammenhang des Lärmens mit menschlichem Macht- und Aktivitätswillen ist unverkennbar charakteristisch, dass jede Klage über Lärm, der doch so viele reine Erhebungen, so viele unwiederbringliche Stunden des Menschengeschlechts rücksichtslos mordet, von den meisten unverzüglich mit einem feinen Lächeln schadenfrohen Wohlgefallens quittiert zu werden pflegt. In diesem leisen Lächeln verbirgt sich die geheime Befriedigung darüber, dass Klage über ein Leiden stets die Anerkennung einer Macht involviert. Denn die Lust seinesgleichen oder gar höher gearteten Wesen subtile Schmerzen zufügen zu können, ist für den rohen, primitiven, gemeinen Menschenwillen durchgängig ein Hauptmotiv, das ihn bei allen erdenklichen Gelegenheiten zu Skandal und Lärm als zu seiner natürlichen Lebenswaffe greifen lässt. Nur mit ihr weiß er sich durchzusetzen, andere zu belästigen, ja schließlich moralisch tot zu machen. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Klaus Missfeld.